20. Wo das Eisen unter dem Gras lag. Oberhausen und seine Schwerindustrie. Verschwunden 1877. Schaut man auf ein Luftbild des Ruhrgebiets bei Nacht, wirkt es wie eine ausufernde Stadt, ein wucherndes Gebilde mit vielen Verästelungen, sich schlängelnden Highways, pulsierenden Knotenpunkten. Es ist nicht auszumachen, wo innerhalb dieses Wusts Städte enden und andere beginnen, wo Grenzen verlaufen und welche überregionalen Netzwerke existieren. Die Entwicklung dieser Megapolis ist verwoben mit der Entdeckung und dem Abbau von Bodenschätzen wie Steinkohle und verschiedenen Eisenerzen. Zwar wurde schon im 13. Jahrhundert Kohle aus dem Boden geholt, aber die erste Eisenhütte nahm erst 1758 ihren Betrieb auf. Sie entstand an einem Ort, wo es damals keine Stadt gab. Heute liegt dort Oberhausen. Von der alten Hütte sind noch einige Fundamente und das Haus des Hüttenmeisters übrig. Steht man vor der Ausgrabung dieser Erzhütte, wirkt das Ganze recht chaotisch. Man erkennt einzelne Strukturen wie Wände und Kanäle, aber sie werden von anderen Mauern durchkreuzt. Räume verlieren ihre rechteckige Form. Es wirkt, als wäre an dieser Produktionsstätte immerzu gebaut, umgebaut, erweitert, etwas Neues versucht worden. Und tatsächlich. Als die Eisenhütte St. Anthony errichtet wurde, wusste kaum noch einer, wie Verhüttung geht. Die Hütte war ein Pionier im Ruhrgebiet und im Grunde ihrer Zeit voraus. Als sie 1877 abgewickelt wurde, nahm der Bergbau und mit ihm der Industriekapitalismus erst richtig Fahrt auf. Mitte des 18. Jahrhunderts war die Region nord- und südlich der Ruhr eine öde und einsame Gegend. Die größten Städte waren Essen und Duisburg. Sonst lagen viele kleine Höfe über die Landschaft verstreut, die damals recht kahl gewesen sein muss. Im Mittelalter war mit Holzkohle geheizt, die Wälder dafür abgeholzt worden. Bauern bewirtschafteten den Boden für ihre Lehnsherren. Sie bauten Dinkel an und hielten Schafe und Kühe. Die Erde unter der Grasnarbe war rot und nicht sehr fruchtbar. Es war oxidiertes Eisen, das den Boden verfärbte. Das Grundwasser in der Region war stark eisenhaltig. Der Spiegel schwankte stark, vor allem in den Niederungen der Flüsse. Eisenteilchen wurden immer wieder in die oberen Bodenschichten gespült und lagerten sich dort ab. Die Eisenminerale verfestigten den Boden. Eine Struktur wie bei einem Streuselkuchen entstand. Über viele hunderte Jahre bildeten sich Schichten von einigen Dutzend Zentimetern Dicke, die große Flächen einnahmen und über 40% Eisen enthielten. Man nennt das Raseneisenerz. Raseneisenerz gab es zuhauf in der Gegend des heutigen Oberhausen, in der damals die Bauerschaft Osterfeld lag. Eine Bauerschaft war der Vorläufer eines Dorfes. Ein größerer Hof mit kleineren um ihn herum, die alle dem gleichen Herrscherdienste zu leisten hatten. Eine Chronik listet auf, dass 1738 61 Häuser zu Osterfeld zählten. Die Menschen verdienten sich ihr Geld überwiegend als Bauern und Bäuerinnen und im Tagelohn, aber es gab auch die unterschiedlichsten Handwerke und einige lokale Händler. Es waren fahrende Händler, denen zuerst klar war, dass man aus dem Raseneisenerz Geld machen konnte. Sie kauften es vermutlich auf dem Lande auf und verkauften es auf den Marktplätzen der Städte weiter. Für die Bauern war es ein doppelter Gewinn. Das Abtragen des Erzes machte den Boden fruchtbarer und gleichzeitig verdienten sie auch noch Geld damit. Es sprach sich herum, dass es in der Gegend von Osterfeld Erz gab. Ein Freiherr von Wenge hörte auch davon. Er war Domkapitular zu Münster und stand als solcher in der kirchlichen Hierarchie gleich unter dem Bischof. Damit verfügte er durchaus über einen gewissen Einfluss, hatte vor allem aber auch Zugang zu Geld. Am 25. Februar 1741 beantragte dieser Freiherr eine Genehmigung beim Erzbischof zu Köln, um in der Region um Osterfeld nach Eisengestein zu suchen und zu graben. In Schlesien war die Eisenindustrie schon weiterentwickelt, in den Niederlanden auch und in England sowieso. Man ahnte, dass die Industrialisierung die Welt verändern würde, und wer konnte, versuchte dabei zu sein. Egal unter welchen Umständen. Die Region, die sich von Wenge ausgesucht hatte, war denkbar ungünstig, und das wusste er auch. In seinem Schreiben an den Erzbischof erwähnte er, dass große Kosten und Mühe erforderlich sind, um das Erz weiterverarbeiten zu können. Was er nicht erwähnte, Arbeitskräfte waren rar und Straßen nicht vorhanden, die Flüsse nicht schiffbar. Wie kann ein Domkapitular wissen, wie man nach Eisen sucht, gräbt und es verarbeitet? Wo das Eisenerz lag, wussten ja die Bauern und Bäuerinnen. Sie waren auch die Ersten, die angestellt wurden. Es gibt Anekdoten darüber, dass sie auch selbst schon versucht hatten, das Erz einzuschmelzen, dabei aber kaum mehr als schwarzen Rauch produziert hatten. Das Wissen zur Verarbeitung musste also woanders hergekommen sein. Damals gab es Bücher mit hochtechnischen Zeichnungen, die den Aufbau eines Hochofens so detailliert erklärten, dass man ihn nachbauen konnte. Die Teile dafür hat man eingekauft oder vom hauseigenen Schmied anfertigen lassen. So könnte es auch in Osterfeld gewesen sein, zumindest teilweise. Es würde erklären, warum das Fundament der ersten Hütte so chaotisch aussieht. Parallel dazu brachte man Arbeiter und Arbeiterinnen aus Schlesien im heutigen Polen, aus England und den Niederlanden dazu, in die Region um Oberhausen zu kommen, indem man ihnen bis zu 3-mal höhere Löhne zahlte als der ansässigen Bevölkerung. Die ersten kamen schon Mitte des 18. Jahrhunderts. Sie mieteten sich in den Bauernhäusern der Gegend ein. Sie schliefen auf Strohlagern und aßen, was die Bauernfamilien hatten. Kaum hatten die Zugezogenen den einheimischen Tagelöhnern gezeigt, welche Handgriffe in der Eisenhütte wichtig waren, wurden ihre Löhne gekürzt. Neben Büchern und fremden Fachkräften brachte auch Industriespionage das nötige technische Know-how. Männer wie der preußische Beamte und Bergbauexperte Friedrich Alexander August Eversmann gingen auf Reisen durch die englischen Industriegebiete und führten akribische Notizen darüber. Kaum zurück in Preußen begann er allerlei Neuerungen einzuführen. Eine Kohlebahn hier, eine Dampfmaschine dort. Ähnlich trug vermutlich auch Freiherr von Wenge Wissen zusammen. Er war nicht der Einzige. Auch Antonetta Bernardine von Wrede tat das, jedoch aus einem ganz anderen Grund. Sie war die Äbtissin des Zisterzienserinnenklosters in Steckrade. Es lag 2,5 Kilometer flussabwärts der geplanten Eisenhütte und ein kleiner Teil des Geländes, auf dem die Hütte erbaut werden sollte, gehörte dem Kloster. Die Schwestern machten sich Sorgen. Denn für eine Verhüttung benötigte man viel Wasser. Der kleine Elbenbach müsste dafür aufgestaut werden und zudem müsste das Erz in dem Wasser gewaschen werden. Die Nonnen nutzten das Wasser auf vielfältige Weise. Zwischen der zukünftigen Hütte und dem Kloster lagen Mühlen, die durch den Elbenbach angetrieben wurden. Sie wuschen ihre Wäsche darin, kochten und brauten damit, tranken selbst davon, wie auch ihre vielen Tiere, die sie auf und um das Klostergelände hielten. Würde das Wasser seine Qualität behalten, wenn darin Erz gewaschen würde? Und was, wenn der Damm brechen würde? Würde die Flut die Mühlen flussabwärts zerstören? Und würde der Schlamm, der beim Erzwaschen entsteht, die Mühlteiche füllen? Die Äbtissin ließ 3 Gutachten anfertigen und brachte in einem Schreiben vom 23. Juli 1752 ihre Einwände gegen die Hütte vor. Doch von Wenge ließ ein Gegengutachten erstellen und so zog von Wrede zu Gericht. Es folgte ein jahrelanger juristischer Kleinkrieg. Inmitten dieser Streitigkeiten wurde am 13. Juli 1753 vom Kurfürst und Erzbischof zu Köln trotz allem die Konzession zur Errichtung einer Eisenschmelzhütte erteilt. Sie trägt in den damaligen Papieren den Namen Gottes Gnaden. Im selben Jahr reiste Johann Antoni von Gräß ein, der die Hütte bauen sollte, dessen Name sie bald annahm. Woher er das Wissen dazu hatte, ist unklar. Man vermutet, dass er an der St. Michaelis-Eisenhütte in Bocholt mitgebaut hatte. Die Bauarbeiten der St. Antoni-Hütte gingen nur sehr langsam voran. Das lag wohl auch daran, dass von Gräß und von Wenge sich nicht einig waren. Der gerichtliche Stellungskrieg endet rund 5 Jahre nach den ersten Einwänden der Äbtissin. Oder besser, er wurde eingestellt. Preußen steckte mitten im Krieg, den wir heute den Siebenjährigen Krieg nennen. Andere Dinge waren wichtiger. Von Wenge war bereit, das Klostergrundstück am Damm der Hütte zu kaufen, aber die Äbtissin lehnte ab. Dahinter legte er den Betrag als Bürgschaft beim Gericht im Herzogtum Kleve. Für die Bonner Hofkammer, die über den Prozess wachte, war der Fall damit abgeschlossen. Die Haltung der Äbtissin führte man auf einen dem weiblichen Geschlecht und besonders dem Klosterfrauen durchgehends angestammten Eigensinn zurück. Johannes Henricus Westerhoff war inzwischen als neuer Baumeister engagiert. Das erste fertiggestellte Gebäude war im April 1757 ein Kohleschuppen. Es folgte im Juli ein Damm, bestehend aus zwei Reihen Pfählen aus Eichenholz. Allerdings hielt er nur bis zum Herbst, als ein heftiger Regen ihn zerstörte. Die Zisterzienserinnen sollten Recht behalten. Erst im Dezember war er repariert und konnte den Elbenbach bis zu einer Höhe von knapp 5 Metern aufstauen. Das Herz der Hütte, der Hochofen, bereitete Westerhoff Probleme. Steine waren schwer zu beschaffen, Pferde und Karren zum Transport fehlten ebenso. Mühsam schritten die Arbeiten 1758 voran. Erst im Herbst erreichte der Ofen seine finale Höhe von rund 6,90 Meter. Während Westerhoff baute, traf von Wenge weitere Vorbereitungen. Er ließ Raseneisenerz sammeln und lagerte es ein. Zum Verhütten brauchte er außerdem Holzkohle, die von so guter Qualität sein musste, dass ihr Feuer Schmelztemperatur erreichen konnte. Er ließ sie anfangs vom Förster Randebrock vor Ort produzieren. Später stellte er einen eigenen Köhler ein. Und er kaufte Kalk, um die Schlacke, sozusagen den Abfall, der während der Schmelze entsteht, zu binden. Dann war es soweit. Am 18. Oktober 1758 begann die Verhüttung. Es wurde in Kampagnen gearbeitet. Heute würde man es wohl Saisonarbeit nennen. Der Hochofen lief nur wenige Monate im Jahr. Und auch nicht jedes Jahr. Die zweite Saison startete erst 4 Jahre nach der ersten am 14. April 1762. Gleich zu Anfang traten die ersten Probleme auf, weil die Kötter, die als Fuhrleute in der Hütte arbeiteten, ihre Aussaat ausbringen mussten und verschwanden. Dennoch wurde bis zum 29. August weitergegossen. Dann allerdings war die Holzkohle aufgebraucht und der Hüttenmeister hatte sich aus dem Staub gemacht. Personal war ein Dauerproblem. Die dritte Kampagne begann sogar erst 6 Jahre nach der zweiten im Oktober 1768 und war gut 2 Monate später schon wieder beendet. Damals hatte die Hütte nur 9 feste Arbeitskräfte. 25 weitere waren örtliche Bauern, Kötter und Tagelöhner, die für Fuhrdienste, Erz- und Kohlebeschaffungen eingeplant waren, aber eben nicht kamen, wenn sie auf den Höfen gebraucht wurden. Man produzierte Töpfe, Pfannen, kleine Öfen, später auch Zahnräder und Teile für Dampfmaschinen, aber vor allem Kanonenkugeln. Das Haus des Hüttenmeisters ist heute ein Museum. Dort hängt ein Schwarz-Weiß-Foto von 1864. Darauf erkennt man den Hüttenteich. Ein Boot liegt am Ufer. Einige Männer und Kinder sitzen auf dem Rasen. Über ihren Köpfen ragt der Schlot der Hütte in die Höhe. Am rechten Rand des Bildes läuft eine Straße entlang. Männer in Uniform stehen am Rand und 2 Arbeiter stapeln Kanonenkugeln zu einer Pyramide auf. Der 7-jährige Krieg war im Gange, als die Hütte in Betrieb genommen wurde. Sie arbeitete während der Französischen Revolution, der Koalitionskriege und der Befreiungskriege gegen Napoleon bis zur Gründung des Deutschen Reichs. Kanonenkugeln waren sozusagen Dauerbrenner. Zu ihren Hochzeiten arbeiteten 100 Menschen dort. Eine durchschnittliche Hütte hatte zu damaligen Zeiten nur rund 30 Angestellte. Wie das Leben des Hüttenmeisters ausgesehen hat, kann man sich vorstellen, wenn man in der oberen Etage seines Hauses steht. Dort ist ein Zimmer eingerichtet, wie es damals im Biedermeier ausgesehen hat. Ein fein gearbeiteter, aber eher schnörkelloser Eckschrank mit dem Tafelgeschirr. Ein großer Tisch aus dunklem Holz, um den sich gepolsterte Stühle und Bänke versammeln, die mit einem grün-beige gestreiften Muster bezogen sind. Ein Kerzenständer steht auf dem Tisch. 2 Schaufensterpuppen tragen die Kleidung der Zeit. So könnten der Hüttenmeister und seine Frau gekleidet gewesen sein. Die Dame im ausladenden, aber schlichten Kleid mit dezenten Streifen. Der Herr in einer hochschließenden hellen Stoffhose, einer Weste und einem knielangen Mantel. Es gibt auch Fotos, auf denen man einen gut gekleideten Herrn erkennen kann, der in ein Boot steigt, das vor dem Haus auf dem Hüttenteich liegt. Die ersten beiden Hüttenmeister produzierten Eisen von schlechter Qualität. Erst die Pächter Johanna Margarete Schwarz und Antonius Hund leiteten die Hütte 7 Jahre lang erfolgreich, bis sie sich 1778 aus dem Staub machten. Als ihre Pachtzeit ablief, nahmen sie Werkzeuge und Teile der Anlage mit und setzten sich ins Ausland ab. Die Hütte war danach im Grunde nicht mehr nutzbar. Trotzdem fand von Wenge einen neuen Pächter. Johann Eberhard Pfandhöfer. Er war ein etwas größenwahnsinniger Glücksritter, der aufbaute und umbaute und sogar eine zweite Hütte flussabwärts in Stärkrade errichtete, der er den Namen Gute Hoffnung Hütte gab. In der St. Anthony Hütte beendete er das Kampagnensystem und stellte Arbeitskräfte fest ein. Gegen Ende der 1780er Jahre waren unter ihm 80 Menschen beschäftigt. Allerdings bezahlte er die Pacht in zu leichtem Gold und seine Arbeiter und Lieferanten mitunter gar nicht. Er überließ die Hütte drei Mitpächtern, die sie 10 Jahre lang bewirtschafteten, bis 1793 von Wenge starb. Dessen Erben verkauften die Hütte gleich zweimal. Erst an besagten Johann Eberhard Pfandhöfer, der aber insolvent war, dann an Maria Kunigunde von Sachsen, Fürstäbtissin in Essen. Es gab nun 1796 im Umkreis von 5 Kilometern 3 Eisenhütten. Die St. Anthony-Hütte der Fürstäbtissin. Dann die Hütte Neuessen, die im heutigen Oberhausen an der Emscher errichtet worden war. Auch die gehörte der Fürstäbtissin, bis Hüttendirektor Gottlob Julius Jacobi 1799 Miteigentümer wurde und sie 1805 die restlichen Anteile an die Brüder Franz und Gerhard Haniel verkaufte. Die dritte Hütte war die Gute Hoffnung. Sie gehörte Helene Amalia Krupp, die sie 10 Jahre später an Heinrich Heusen verkaufte. 1810 schlossen sich Jacobi, die Haniels und Heusen zusammen. Die Gute Hoffnung wurde ihre Hauptproduktionsstätte. Während sich St. Anthony entwickelt hatte, hatte sich auch das Ruhrgebiet verändert. Es waren überall Bergwerke entstanden. Ihnen folgten die Eisenhütten. Für beides brauchte man Arbeitskräfte und für sie und ihre Familien benötigte man Infrastruktur. So wuchsen die ehemals kleinen Ortschaften zu Städten heran. Mit dem Aufstieg der Ruhrindustrie änderte sich die Bedeutung der Arbeiterinnen und Arbeiter. Man wollte die Fachkräfte langfristig an sich binden. Es entstanden Arbeitersiedlungen, Vereine und Gärten, die oft als Zechenkolonien bezeichnet werden. Das Konzept der Freizeit bildete sich heraus. Rund um den Gute-Hoffnung-Hütte-Konzern gründeten sich viele Kegelvereine. In den Gärten baute man nicht nur Gemüse an, sondern fand dort auch Entspannung. Das Jahr 1834 markierte einen Wendepunkt in der deutschen Industrialisierung. Der Deutsche Zollverein wurde gegründet, um den Handel zwischen den Staaten zu vereinfachen. Der Deutsche Bund bestand damals aus 18 Staaten. In jedem wurde mit anderen Maßen gemessen und mit anderen Münzen bezahlt. 1836 wurden die Gewichte standardisiert und auch in der St. Anthony-Hütte wurden diese neuen Gewichte gegossen. Trotzdem blieb die kleine alte Hütte eine Nebenproduktionsstätte. Schon seit 1790 war sie nicht mehr erneuert worden. Es gab keine Ausbaukapazitäten. Das Rasenerz der Umgebung wurde zunehmend weniger. Neues Erz in die Hütte zu transportieren war schwierig, denn es gab weder eine Anbindung an die Straße, noch an das Schienennetz, noch an einen Kanal. St. Anthony war nur noch Zuliefer- und Experimentierbetrieb. 1857 testete man zum Beispiel, ob es sich lohnen würde, eine Hütte mit Dampfkraft zu betreiben. Dabei bewegte der Dampf ein Schwungrad, das einen Blasebalg betrieb. Mittlerweile baute man Eisenhütten als einheitliche Fabriken mit kurzen Wegen und effizienten Arbeitsvorgängen. Es war diese Form des Kapitalismus, in der Lieferketten, Timing und Absatzmärkte wichtiger wurden, der ältesten Eisenhütte ein Ende setzte. Die Gute Hoffnung Hütte wuchs inzwischen weiter. 1873 wandelten ihre drei Betreiber sie in eine Aktiengesellschaft um. Auch weil sie das Geschäft an ihre Kinder weitergeben wollten, ohne es zu zerschlagen. 1874, als Oberhausen das Stadtrecht erhielt, hatte der Zusammenschluss der drei Hütten rund 1000 Angestellte. In St. Anthony wurden die Werkzeuge am 30. April 1877 endgültig niedergelegt. Die Gebäude sollten abgerissen werden, aber am Ende blieben einige doch stehen. Warum, wissen wir nicht. Es ist genauso unklar, was mit den Maschinen geschah. Einen Plan für die Nachnutzung gab es nicht und so verwilderte das Gelände, bis der Landschaftsverband Rheinland beschloss, Teile der ehemaligen Industrieanlagen wieder öffentlich zugänglich zu machen und ab 2006 eine archäologische Grabung initiierte. Seit 2010 kann man im Industriearchäologischen Park St. Anthony Hütte gegenüber dem Haus des Hüttenmeisters und dem alten Hüttenteich die Fundamente von Gießerei, Kessel und Maschinenhaus ansehen.